Schon kurze Zeit danach entspannte sich die politische Situation zwar wieder, aber deutschsprachige Sendungen wurden weiterhin aus London ausgestrahlt. Am 29. September 1938 unterzeichneten die Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Deutschland das sogenannte Münchner Abkommen, in dem die Westmächte der Abtretung des Sudetenlands an Deutschland zustimmten. Die tschechoslowakische Regierung war nicht an der Konferenz beteiligt. Sie wurde von den beiden Westmächten, von denen sie politisch abhängig war, zur Zustimmung gedrängt. Der britische Premierminister Neville Chamberlain glaubte mit diesem Schritt, den Frieden in Europa endgültig gesichert zu haben und verkündete seinen vermeintlichen Erfolg bei der Rückkehr nach London. My good friends, this is the second time in my history that there has come back from Germany to Downing Street. Peace will honor. He's referring to Disraeli's great triumph in the Congress of Berlin in 1874, who also brought back peace with honor. He believes. Mr. Chamberlain says that he believes it is peace for our time as he looks round on the crowd of us standing here below. Peace for our time, hatte Chamberlain den ihm zujubelnden Londonern versprochen. Die Briten glaubten es gern. Aber Hitler dachte nicht daran, sich an Verträge oder Abmachungen zu halten und bereitete, als die Tinte des Münchner Abkommens noch nicht trocken war, bereits die Okkupation der restlichen 80% des tschechoslowakischen Staats vor. Die BBC hielt den bescheidenen Sendebetrieb ihres deutschsprachigen Dienstes weiter aufrecht, um den Standpunkt der britischen und der amerikanischen Regierung in Deutschland publik machen zu können. Allerdings blieb es zunächst bei Nachrichtensendungen in den Abendstunden. Wie am 1. Februar 1939, als die BBC über die Erklärung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt berichtete. Anlass war eine Rede Hitlers zwei Tage zuvor, in der er sich jede Einmischung der westlichen Staaten bei so wörtlich natürlichen und vernünftigen Lösungen verbeten hatte. Hier ist London. Wir bringen Ihnen Nachrichten in deutscher Sprache. Die New Yorker Zeitungen berichten heute Morgen, dass von einem Kriege abgesehen Roosevelt bereit sei, jede Maßnahme zu ergreifen, um die demokratischen Staaten in Europa bei einem etwaigen Konflikt mit den Diktatoren zu unterstützen. Diesen Meldungen gemäß hat Roosevelt erklärt, dass im Falle eines europäischen Krieges Amerikas Grenze in Frankreich läge. Zwei führende Blätter, die Herald Tribune und die New York Times, bringen fast gleichlautende Berichte. Sie betreffen eine private Zusammenkunft, die der Präsident gestern mit Mitgliedern des Senatsausschusses für militärische Angelegenheiten hatte. In der Sitzung wurde der Verkauf amerikanischer Flugzeuge an Frankreich besprochen. Der Herald Tribune zufolge hat der Präsident den Ausschussmitgliedern eröffnet, dass die Vereinigten Staaten bereit sein müssten, den demokratischen Staaten im Falle eines europäischen Krieges gegen die Berlin-Rom-Achse zu unterstützen. Roosevelt soll gesagt haben, dass die Vereinigten Staaten die Demokratien mit allem Nötigen versorgen sollten, vorausgesetzt, dass diese zahlten. Und daraufhin soll er dann die Lage in dem Satz über die in Frankreich liegende Grenze Amerikas im Kriegsfalle zusammengefasst haben. Ein Ausschussmitglied soll gesagt haben, dass die vom Präsidenten geäußerten Ansichten über die Weltlage außerordentlich beängstigend seien. Der Herald Tribune zufolge sind die Sitzungsteilnehmer zum Schweigen ermahnt worden, da der Präsident das amerikanische Volk nicht in Angst versetzen wolle. Es wird weiter gemeldet, dass der Präsident gesagt habe, der Verkauf von Flugzeugen passe in den Rahmen der amerikanischen Außenpolitik, die die Unterstützung der demokratischen Staaten zum Ziel habe. Die Herald Tribune zitiert noch eine Meldung des Inhalts, dass der Präsident gesagt habe, die verantwortlichen Staatshäupter in den demokratischen europäischen Ländern kennen meine Einstellung.